Esst ihr gerne Äpfel? Die wachsen am Baum und man kann sie im Herbst pflücken. Dazu holen wir uns eine Leiter. Ich hol mir eine Leiter und stell sie an den Apfelbaum. Dann steige ich die Sprossen bis oben.